فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat es übel genommen, dass man Frauen oder Kleinkinder umbringt. Und bei Frauen ist aber hier gemeint, Frauen, die nicht kämpfen. Und das ist der Regelfall. Normalerweise Frauen kämpfen nicht. Aber Frauen, die jetzt kämpfen gegen die Muslime und die Waffe erheben, selbstverständlich werden sie genauso bekämpft wie die Männer. Überhaupt keinen Unterschied. Und dies war die erste Stufe der Erlaubnis zu kämpfen. Die dritte Stufe oder die zweite Stufe der Erlaubnis zu kämpfen ist dann in Surat At-Tawbah herabgesandt worden, wo Allah subhanahu wa ta'ala die arabische Halbinsel reinigen wollte von allen Mushrikin. Die arabische Halbinsel, Al-Jaziratul Arabiya, reinigen wollte von allen Mushrikin. Wo er den Mushrikin eine festgesetzte Zeit gesetzt hat, von 4 Monaten, für diejenigen, die keine Verträge haben und denen, die Verträge haben, bis zu ihr Vertragsende. Und dann müssten sie die arabische Halbinsel verlassen oder den Islam angenommen haben. Das war die zweite Stufe. Und die dritte Stufe und letzte Stufe des Dschihad, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat und die nicht abrogiert worden ist und die gilt bis zum jüngsten Tag, ist, wo Allah gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, in Surat At-Tawbah, Vers 123, Ya ayyuha alladhina amanu, O die ihr glaubt, qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar. Kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen. Wal yajdu fikum ghilzah, und sie sollen in euch Härte vorfinden. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Das war die letzte Stufe. Das heißt, kämpft gegen die, die in der Nähe sind. Das heißt, erst wenn die Muslime in Mekka sind, in, sagen wir mal Saudi-Arabien, dann gucken sie nach Bahrain, Nachbarland. Sind dort Muslime, keine Muslime? Sind dort Muslime, dann gehen sie weiter. Gucken sie eben meinetwegen nach Katar, Kuwait, diese Länder außenrum, nach Ägypten. Und langsam guckt man, dass der Kreis des islamischen Landes sich vergrößert und irgendwann mal die gesamte Weltkugel einnimmt. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass die Leute zum Islam gezwungen werden? Nein, das ist nicht damit gemeint. Sondern, was die Mushrikin angeht in der arabischen Halbinsel, so wurde ihnen tatsächlich unter Wartung gegeben, entweder ihr werdet Muslime oder ihr werdet umgebracht. Und ihr müsst raus. Gibt keine zweite Möglichkeit. Aber was die anderen Kuffar angeht, natürlich unter Berücksichtigung des Ikhtilaf, von wem man die Jizya nehmen darf und von wem man nicht, so wird den anderen Leuten, Ahl al-Kitab und bei manchen Gelehrten auch andere Kuffar, die Wahl gestellt. Sie werden vor die Wahl gestellt. Man sagt ihnen, entweder erstens, oder die Reihenfolge, also entweder ihr bezahlt uns die Jizya und dann werden wir für euch eure Länder regieren und wir werden euch gleichzeitig dafür, für das, dass ihr uns dieses Jizya bezahlt, verteidigen. Das ist die erste Möglichkeit. Und sie dürfen ihre Religion behalten. Und von wem Jizya genommen wird und wie viel Jizya genommen wird, das ist Aufgabe der Fuqaha. Das wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie sich verweigern und sie sagen, nein, wir möchten unsere Religion behalten und wir möchten nicht den Islam annehmen und wir möchten auch keine Jizya bezahlen. Dann kämpfen wir gegen sie. Und Allah wird die Gläubigen zum Sieg verhelfen. Und die dritte Möglichkeit ist, und das ist eigentlich die erste und die beste Möglichkeit für sie und für alle Menschen auf dieser Welt, sie treten einfach in die Barmherzigkeit Allahs ein und werden Muslime. Das ist besser für sie und besser für uns. Und dann haben sie die gleichen Rechte wie die Muslime. Und wir müssen sie auch verteidigen, sie müssen uns verteidigen. Und wir sind eine Gemeinschaft, die sich vergrößert hat. Und das ist das Beste für sie im Diesseits und im Jenseits. Das sind die drei Möglichkeiten, die ihnen dann gegeben wird. Das ist, wenn die Muslime stark sind und die Möglichkeit haben, so etwas zu tun. Ansonsten werden die Regeln des Dschihad extra im Kapitel Al-Jihad bei den Fuqaha noch behandelt. Denn es gibt auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel, was die Muslime gemacht haben in Sulh al-Hudaybiyah. Sie haben einen Vertrag unterschrieben mit den Kuffar. Sie haben einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben mit ihnen, dass niemand gegen die anderen kämpfen wird. Und das ist so eine Art Friedensvertrag, weil dieser Vertrag war für die Muslime besser.